Aber nicht mehr nützen konnte ihnen ihr Glaube, als sie unsere Gewalt sahen, so war Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits in der Vergangenheit an seine Diener ergangen war, und verloren waren da die Ungläubigen.